WDR 5. Das Hörspiel am Dienstag. Eine pornografische Beziehung von Philippe Lasbon. Das war eine pornografische Beziehung. Also so würde ich das nennen. Ja. Also im Grunde genommen war das eine pornografische Beziehung. Mhm. Also darum geht es doch genau bei Pornografie. Also Sex. Ja, ist nichts anderes als Sex. Also Sex ist das Wichtigste. Deswegen waren wir da. Es ging um Sex. Oder um eine besondere Art von Sex. Ich hatte so sexuelle Fantasien, die ich gerne verwirklichen wollte. Ich meine, solche Fantasien, die sind ganz normal. Allerdings, da will man, also in Wirklichkeit, dass das eben alles Fantasie bleibt. Also zum Beispiel eine Massenvergewaltigung. Also viele Frauen haben solche Fantasien von Massenvergewaltigung oder von solchen Vergewaltigungen. Aber, wie soll ich sagen, von der Vorstellung bis zur Durchführung, also sich von Rockern einfach vergewaltigen zu lassen, na, das ist eben nur eine Fantasie und nichts weiter. Aber dieses Erlebnis, das war etwas anderes. Ein Traum, den ich ausleben wollte. Ich wollte ihn unbedingt verwirklichen. Das ist ein Souvenir. Sie haben es in eine Plastikhülle gesteckt. Ja, natürlich, sonst ist es so schnell abgegriffen. Ich sammle sehr gern solche Souvenirs. Ich bin ein richtiger Romantiker, auf jeden Fall. Und da drin, in diesem Sexmagazin, haben Sie... Da drin habe ich Ihre Anzeige gefunden. Kaufen Sie solche Heftchen regelmäßig? Früher, ja, von Zeit zu Zeit. Mhm. Da stehen schon ein paar interessante Sachen drin. Reportagen über, ja, nach meinem Geschmack. Und in dieser Nummer habe ich Ihre Anzeige gefunden. Ich hatte schon oft den Wunsch danach, aber meine Männer hätten das nie akzeptiert. Doch dann, nachdem ich meinen letzten Mann verlassen hatte, da habe ich mir gesagt, was soll's? Warum setzt du diese Fantasie nicht einmal in die Wirklichkeit um? Um davon frei zu sein. Nein. Nein, das stimmt so nicht, denn ich habe diese Fantasie, die habe ich immer noch, aber das Bedürfnis ist weg. Naja, wer weiß, wenn sich die Gelegenheit nochmal ergeben würde, dann würde ich das sicher wieder tun. Aber ich bin nicht mehr so wild darauf. Wie haben Sie denn mit ihm Kontakt aufgenommen? Über eine Zeitungsannonce. In einer Tageszeitung? Ja. Und erinnern Sie sich noch an den Text? Nein. Sie hatten noch nie auf eine Anzeige geantwortet bis dahin? Niemals. Und seitdem? Natürlich nicht. Wie beantwortet man denn so eine Annonce? Oh, das ist ganz einfach. Ich habe ihr einen Brief geschickt mit einem Foto. Mhm. Sie hat mir geantwortet und dann hatten wir unser Rendezvous. Und wo? In einem Café. Ja, in einem Café. Wir hatten uns in einem Café verabredet. Als er da stand, da habe ich ihn sofort erkannt. Aber trotzdem war er anders, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Aber ich war nicht enttäuscht. Fanden Sie ihn attraktiv? Nein, also jedenfalls nicht auf Anhieb. Aber trotzdem, er hat gelächelt. Er hat ein wunderbares Lächeln. Er schließt die Augen ein ganz klein wenig und so lächelt sein ganzes Gesicht. Wenn er lächelt, ist er sehr schön. Ich mag richtige Frauen. Sie hat mir schon auf dem Foto sehr gut gefallen. Das war kein besonders schmeichelhaftes Foto, aber ich weiß nicht, ich war neugierig. Sie wirkte auf mich, ich weiß nicht. Es war etwas in ihrem Gesicht, das war etwas Besonderes. Sie kannten den Mann wirklich nicht? Nein, ich hatte ihn nie gesehen. Nicht mal auf einem Foto? Nein. Sie haben ihn da zum ersten Mal gesehen? Das war das erste Mal, ja. Und Sie haben sich nicht mal ein Foto geschickt? Nein, ich habe nicht gewusst, dass das üblich ist. Na sowas. Also ich hab nur einige Zeilen verfasst, wie ich aussehe. Mehr nicht. Also, naja, um ehrlich zu sein, ich habe versucht, meine kleinen Macken etwas zu umschreiben. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ich habe sie mir größer vorgestellt. Ja? Wieso? Keine Ahnung. Wie groß sind Sie? 1,72 Meter. Stört es Sie? Bin ich Ihnen zu klein? 1,72 Meter ist nicht zu klein. Nein, nein. Das ist ganz normal. Nein, nein, das stört mich nicht. Möchten Sie was trinken, bevor wir... Ich habe ein Zimmer reserviert in einem kleinen Hotel. Es ist sehr hübsch. Klein, aber hübsch. Ist nicht weit von hier. Ah. Stört Sie das? Was? Dass ich das Zimmer bestellt habe. Nein, nein, überhaupt nicht. Bestimmt nicht. Nein, nein, nein. Haben Sie Ihren Kaffee schon getrunken? Nicht so hastig. Es verbrennt sich noch die Zunge. Ach, nein, das ist nur der Rest. Der steht schon eine Weile. Pardon. Ein Cognac, bitte. Und für Sie? Ja, noch einen Kaffee. Lieber einen koffeinfreien. Oder nein, ein Tee. Ein Tee. Mhm. Sie haben also schon ein Zimmer bestellt? Ja. Aber wenn ich Ihnen nicht gefalle? Ist schon entschieden. Ich glaube, Sie gefallen mir. Und was ist mit Ihnen? Wie meinen Sie das? Geht es Ihnen gut? Sehe ich vielleicht krank aus? Nein, ich wollte sagen, vielleicht gefalle ich Ihnen ja nicht. Sie gefallen mir. Also wir sind zu nichts verpflichtet. Ich würde das verstehen, mir ist das schon mal passiert. Danke. Was? Danke. Haben Sie das schon mal gemacht? Männer über Annoncen getroffen, Nein, nein, nein. Ich habe schon Männer getroffen, die mir gefallen haben. Also jedenfalls habe ich das gedacht. Und dann musste ich doch feststellen, dass ich mich einfach geirrt hatte. Ich weiß noch, da war ich noch ziemlich jung. Ich weiß nicht, 18, 19, 20, sowas. Und da war ich mal mit einem Mann verabredet. Und weiter? Naja, ein ziemlich behaarter Kerl. Also vorher kannte ich eigentlich nur Typen, deren Körper und Beine, naja, also einfach Typen ohne Haare. Und dann habe ich einen anderen Mann kennengelernt, italienische Abstammung. Entschuldigen Sie, sind Sie Italiener? Nein, nein, nein, ich bin Spanier. Ach, wirklich? Hm? Ah. Ja, das war ein Mann mit schwarzen Haaren, ein bisschen so wie Sie. Und ich habe mir sofort seinen behaarten Körper vorgestellt und seine Beine. Ich wollte mich einfach darauf vorbereiten. Ich habe mir überlegt, ob das pieksen würde oder ob das weich ist. Und dann sind wir an diesem Abend ausgegangen, wir haben uns umarmt und sind im Bett gelandet. Und der hatte überhaupt keine Haare. Also jedenfalls nicht auf den Beinen und am Körper. Also ich fühlte mich, naja, wie soll ich das erklären? Ich fühlte mich betrogen. Ich wollte einfach nicht mehr. Ja, das war's dann. Ich war noch sehr jung damals. Was ist mit Ihnen? Sind Sie behaart? Ja, aber trotzdem... Das ist nicht wichtig. Das muss nicht sein, dass Sie behaart sind. Bin ich aber. Ja. Das freut mich wirklich. Wirklich. Und jetzt? Und jetzt was? Naja, Sie wissen schon. Wollen Sie, dass wir... Jetzt sofort. Ins Hotel. Ja, wollen Sie vorher nicht noch Ihren Cognac austrinken? Nein, nein, nein, nein, das ist nicht wichtig. Nein, das ist vollkommen unwichtig. Nein, nein, ja, gehen wir. Sind Sie sicher? Ja, natürlich. Gehen wir. Darf ich? Ja. Wie ist es gelaufen? Naja. Ja, wie soll ich sagen? Es war gut. Ja, gut. Mhm. Es war allerdings auch etwas enttäuschend. Es war gut. Es war sehr. Es war sehr, sehr, sehr, sehr schön. Und was genau haben Sie gemacht? Haben Sie sich etwas Besonderes einfallen lassen? Etwas Verrücktes vielleicht? Warum antworten Sie nicht? Schämen Sie sich? Nein, nein, nein. Ich wüsste nicht, warum ich mich schämen sollte. Sicher nicht. Nein. Also ich bin alt genug und ich bin durchaus in der Lage, über Sex zu reden. Aber das ist... Das ist was? Sie trauen sich nicht, darüber zu reden? Ach. Es hat keinen Sinn, darauf zu bestehen. Wirklich nicht. Und wie ging es danach weiter? Danach haben wir das Zimmer verlassen. Mhm. Und ja, wir waren uns beide einig, dass wir uns wiedersehen wollen. Wir haben das Hotel gleich verlassen. Wir wollten raus. Und nicht, weil wir uns schuldig fühlten. Nein, nein, nein. Wir wollten einfach an die frische Luft. Vor dem Hotel haben wir uns für das nächste Mal verabredet. Für die Woche darauf. Verzeihung, ich bin aufgehalten worden. War Verkehr. Das ist nicht schlimm. Normalerweise kommen immer Frauen zu spät. Angeblich jedenfalls. Wie war's, das zweite Mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war bestimmt ganz nett. Bloß ganz nett? Oh, ich erinnere mich nicht mehr. Ich glaube, es war besser als beim ersten Mal. Es war die Erfahrung. Aber gleichzeitig fehlte auch etwas. Der Reiz des Neuen war weg. Tja, also wenn ich mich nicht mehr so gut an das zweite Mal erinnern kann, dann liegt das auch an dem, was danach passiert ist. Als wir uns verabschiedet haben. Was war das schon? Ja, das war ein Satz, also zwei Sätze. Naja, jedenfalls diese Sätze oder Worte, die er gesprochen hat, die haben das alles ausgelöst. Natürlich war mir das in dem Moment nicht klar. Also. Und wenn, Moment noch. Wie wäre es, wenn wir... Wenn wir was? Ich weiß nicht, wir könnten noch ein Glas Wein trinken. Jetzt gleich? Ja. Ein bisschen reden, über alles Mögliche. Ich kann jetzt aber nicht, ich habe noch eine Verabredung. Ah. Ja. Und später, heute Abend? Ich lade Sie zum Essen ein. Nicht weit von hier gibt's ein hübsches Restaurant, wenn Sie wollen. Heute Abend? Ja. Ja, ja, da ging's. Es gab von Anfang an eine stillschweigende Übereinkunft. Wir sprechen nicht über unser Leben. Also über das, was man so normalerweise Leben nennt. Über das Alter, den Namen, den Beruf. All das haben wir ausgespart. Das war einfach nicht wichtig für uns. Aber das war... Das war keine bewusste Entscheidung. Das, naja, das hat sich einfach so ergeben. In Wirklichkeit war er jemand, den ich eigentlich nur in einem Hotelzimmer sehen wollte. Ich wollte überhaupt nicht mit ihm reden, also jedenfalls nicht danach. Und plötzlich, da sind wir wieder zusammen. Wir fühlen uns so wohl, dass ich das Gefühl habe, wir würden uns schon seit ewigen Zeiten kennen. Es war merkwürdig. Also keiner musste den anderen mehr verführen. Es gab keine Probleme sexueller Natur. Es war alles geregelt. Es war das erste Mal, dass ich mich mit einem Mann einfach so unterhalten konnte. Und so gut gefühlt habe. Natürlich ist das wahr. Also bei anderen gab es immer irgendwie irgendein aggressives Verhalten, also irgendwelche Hintergedanken. Die sagen eine Sache und denken das andere. Ich meine, wir Frauen, wir tun das vielleicht auch, aber mit ihm? Nein. Wir haben uns einfach nur unterhalten. Und wenn wir zurückgehen? Wohin? Ins Hotel. Wir könnten es nochmal tun. Wollen Sie denn? Ja, ich will. Ob sie verheiratet war, tja. War sie jemals verheiratet? Ich habe keine Ahnung. Und ob sie Kinder hatte? Jedenfalls hatte sie noch einen sehr schönen Körper. Den Körper einer Frau, die einmal schwanger war oder zumindest hätte sein können. Vielleicht sogar zweimal. Tut Ihnen was weh? Ich bin ganz erledigt. Also ich spüre meine Schenkel. Bei mir ist es der Hintern, die Lenden. Na, morgen früh werden wir Muskelkater haben. Wir sind nicht mehr 20. Aber das war wunderschön. Ja, sehr gut. Aber zweimal am Tag, das sollte eine Ausnahme bleiben. Kommen Sie, ich kann Sie nach Hause fahren. Für die Metro ist es zu spät. Na, ich kann mir ein Taxi nehmen. Soll ich Sie nicht nach Hause fahren? Nein, ich nehme ein Taxi, das ist besser. Gut, wie Sie wollen. Taxi! Sie wollen noch ein Taxi? Ja. War das jetzt zu schnell? Ich kann es wieder wegschicken. Nein. Ich muss sowieso nach Hause. Also bis zum nächsten Mal. Donnerstag? Donnerstag. Das Taxi wartet. Sie sind wirklich nett, haben Sie das gewusst? Vielen Dank. Ich hätte ja auch jemanden treffen können, ich weiß nicht. Aber das hätte mich übrigens nicht gestört. Nicht, dass ich jemanden besonderen gesucht hätte. Es hätte mir sogar gefallen. Es wäre super gewesen. Einfach nur ein Mann, mit dem ich Sex gehabt hätte. Wäre es Ihnen lieber, wenn es zwischen uns nur etwas Sexuelles geben würde? Nein. Es hat 6 Monate gedauert. Ja, 6 Monate. Wir haben uns 3 oder 4 Monate gesehen. 1 oder 2 Mal in der Woche. Wir haben uns ungefähr alle 2 Wochen gesehen. Meistens dienstags, manchmal auch donnerstags. Kam ganz drauf an. Und das hat Sie nicht gelangweilt? Nein, das hat mich nie gelangweilt. Es war einfach gut. Ja, gut ist nicht die richtige Bezeichnung. Doch, es war gut. Aber auf einmal passierte etwas. Ich hatte mich an Sie gewöhnt. Am Anfang fand ich sie sehr schön. Dann sah ich genauer hin und entdeckte einige Makel. Doch dann verschwanden die Makel und auch ihre Schönheit verschwand. Ich hatte mich an sie gewöhnt, an ihr Gesicht, an ihren Körper, an ihre Stimme. Es ist merkwürdig. Ein Mann, wie soll ich das ausdrücken? Und das war ein Mann, der einen ansieht, der einen begehrt. Nein. Also zu spüren, dass er einen begehrt. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Zu spüren, dass man ihn auch begehrt. Zur selben Zeit. Also das hat mich am meisten beunruhigt. Gehen wir? Ja, gehen wir. Bleiben Sie noch einen Moment sitzen. Bitte. Ja. Und wenn... Ja. Und wenn wir uns lieben? Aber wir... Also ich will damit sagen, so normale Liebe. Sie wollen sagen... Ja, normale Liebe. Sie meinen die Missionarsstellung? Sie wissen doch, ich liege nicht so gerne unten. Ich dominiere lieber. Auch wenn dominieren vielleicht etwas abwertend klingt. Ich wollte sagen, ich glaube, Sie werden das schon mitbekommen. Ja. Würde es Sie stören, unten zu liegen? Wollen Sie das? Warum nicht? Alles in Ordnung? Ja. Ich bin nervös wie ein Floh. Nein, das ist nicht richtig. Nicht nervös wie ein Floh, sondern erregt wie einer. Ich auch. Nicht nervös, erregt. Oh ja, sehr erregt. Wie üblich, oder? Nein. Nein, das ist viel länger als sonst. Kann ich mir nicht vorstellen. Na, nächstes Mal bringe ich 1 Zentimeter Maß mit. Stört es dich, wenn ich dabei rede? Nein. Ich rede wahnsinnig gerne dabei. Es gibt Männer, die das stört. Mich erregt. Reden, über Sex sprechen. Und nicht nur... Bitte, könntest du dich bewegen, also dein Becken? Oh, entschuldige. Du musst entschuldigen, ich war gerade ein bisschen... Ein bisschen was? Erstaunt. Worüber denn? Weil ich es mir so nicht vorgestellt hatte. Wie hast du es dir denn vorgestellt? Eigentlich habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Ich habe mir niemals vorgestellt, das hier mit dir zu machen. Jetzt wagen wir es trotzdem. Das ist schrecklich. Beinahe obszön. Das ist gut, wenn du es obszön findest. darf dich nicht anwidern. Bis an die Grenzen gehen, vielleicht sogar ein bisschen drüber hinaus. Das ist so, als würde man zusammen schlafen, wenn man müde ist. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Wenn man kurz davor ist, einzuschlafen und man es trotzdem macht, man wird so erregt, dass man den Schlaf fast... Warte. Warte mal kurz. Soll ich aufhören zu reden? Stört dich das? Nein. Beweg dich nur nicht. Tue ich dir weh? Nein, im Gegenteil. Aber wenn du weitermachst, dann komme ich gleich. Jetzt schon? Ich bin so erregt. Ich muss erst mal runterkommen. An was anderes denken. Sag mal, hast du viele Männer gekannt? Im biblischen Sinne gekannt. Ja, im biblischen Sinne, von mir aus. Würde es dich stören, wenn es so wäre? Nein, ich fände es toll. Ah ja, warum denn? Naja, wegen der Erfahrung. Oh, ich bin jetzt seit über einem Jahr allein. Nein, seit fast einem Jahr. Aber ich war mit mehreren Männern zusammen. Also mit ganz verschiedenen. Ich stehe nicht auf einen besonderen Typ. Ich bin da nicht festgelegt. Machen wir weiter. Warte noch etwas, bitte. Gut. Ah, da fällt mir ein Typ ein, mit dem ich auf der Uni zusammen war. Der hat immer zwischendurch auf die Uhr gesehen, wenn wir zusammen geschlafen haben. Ganz diskret. Aber selbst ein diskreter Blick auf die Uhr fällt einem auf. Ist furchtbar. Ich habe ihn gefragt, ob er noch einen Termin hat. Und was hat der gesagt? Was denn? Der hat mir erklärt, er hätte in einem Buch oder in einer Zeitschrift oder sonst wo gelesen, dass 80% der Frauen einen Orgasmus bekommen, wenn man länger als 20 Minuten mit ihnen schläft. Der wollte immer die 20 Minuten schaffen. Aber das ist doch ganz nett. Machen wir weiter. Ja, langsam. Ist das Tempo jetzt richtig? Und? Hat er die 20 Minuten geschafft? Weiß nicht mehr. Wollen wir nicht lieber unter die Decke gehen? Wieso? Ich bitte dich. Aber wieso? Ich will nicht, dass du mich siehst, wenn ich komme. Ja, das ist doch... Na, ich mach bestimmt ganz komische Grimassen, wenn ich komme. Jeder macht dabei Grimassen, das ist doch das Schöne. Nein, das ist nicht schön, das ist furchtbar. Aber ich weiß, wie du aussiehst, wenn du kommst. Ja, aber das ist nicht dasselbe. Jetzt ist es was anderes, jetzt lieben wir uns. Ja, na und? Tust du mir den Gefallen, ja? Wie du willst. Das ist das erste Mal, dass ich zusammen mit einem Mann gleichzeitig einen Orgasmus erlebt habe. Ach, wirklich? Ja, ein gleichzeitiger Orgasmus. Tja, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so gut ist. Das ist wie ein zu kurzer Orgasmus. Also im Film haben die Leute natürlich immer gleichzeitig einen Orgasmus. Praktisch auf die Sekunde genau. Im Film ist Sex entweder eine Katastrophe oder es ist das Paradies. Aber das ist nie was dazwischen. Aber im Leben, also im wirklichen Leben, da ist das praktisch immer dazwischen. Doch mit ihm, da war das perfekt. Einfach, ja, die vollkommene Vereinigung. Du musst entschuldigen. Ja, aber das ist doch nicht so schlimm. Das ist mir noch nie passiert. Ist das meine Schuld? Wieso das denn? Naja, weil ich unbedingt unter die Decke wollte. Nein, doch nicht deswegen. Oder rede ich dir vielleicht zu viel? Ach, dich doch. Ach, hör schon auf damit. Das war doch wundervoll. Findest du nicht auch? Deswegen konnte ich auf einmal nicht mehr. Das war einfach zu überwältigend. Ich habe mich zu gut gefühlt. Bitte entschuldige. Was ist los? Aber was hast du denn? Stimmt irgendetwas nicht? Nein, ist schon gut. Willst du, dass ich... Nein, lass mich. Ich muss jetzt los. Es tut mir leid, entschuldige bitte. Alles okay? Ja, es wird schon wieder. Ich mache mich auf den Weg, Herr. Also dann bis Donnerstag, ja? In diesem Augenblick, da wusste ich nicht, warum ich weinte. Das überkam mich einfach so ganz plötzlich. Ich war nicht einmal traurig, das war es nicht. Ich Ich fühlte mich verloren. Ich stand da und ganz plötzlich, da wusste ich einfach nicht mehr, was ich empfinden sollte. Ja, ich fühlte mich verloren. Ich wollte gerade gehen. Ich habe keinen Parkplatz gefunden. Das sehe ich. Was siehst du? Nichts. Ich habe nur gesagt, das sehe ich. Ja, das sehe ich. Ich hasse das, wenn man mich nachäfft. Ich rede eine Menge, ich weiß, aber ich sage das, was ich denke, in dem Moment, wenn ich es denke. So viel ist klar. Ah. Jetzt äffst du mich nach. Was hast du? Ja, was soll ich denn haben? Du siehst wütend aus. Ich bin wütend. Ja, aber wieso? Eine halbe Ewigkeit nach einem Parkplatz gesucht. Warum bist du so gegangen? Gegangen? Beim letzten Mal. Du gehst einfach und weinst. Ja, darf ich nicht weinen? Oder? Darf ich nicht beunruhigt sein, wenn du weinst? Warum gehst du auf mich los? Aber das mache ich doch gar nicht. Du greifst mich an. Ich bin etwas frustriert. Tut mir leid. Entschuldige bitte. Gehen wir ins Hotel? Was machen wir jetzt? Wir trennen uns. Aber doch, nur für heute, oder? Wie meinst du das? Machen wir Schluss? Du willst Schluss machen? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Na schön. Bis Donnerstag. Vielleicht. Vielleicht? Wenn ich da bin, bin ich da. Ja, aber... Warte! Hey! Hey! Hallo! Hallo! Hey! Hey, hey! Hey! Hey! Hallo! Pardon! Pardon! In diesem Moment wurde mir klar, dass ich nicht mal ihren Namen kannte. Auch ihren Vornamen nicht. Erst recht nicht ihre Adresse oder ihre Telefonnummer. Gar nichts. Wenn sie am nächsten Donnerstag nicht kommen würde, dann hätte ich sie verloren. Hallo. Ja. Sie denn in meinem Zimmer? In Ihrem Zimmer? Ja, meinem Zimmer. Welche Zimmernummer haben Sie denn? Ja, diese. Ja, Sie haben 115, dies ist hier 118. Ach so, bitte. Ja. Hallo? Was hat er denn? Beeil dich bitte, ruf ein Portier an. Hey, Monsieur. Monsieur. Was ist denn los? Sie sind ohnmächtig geworden. Wir rufen einen Krankenwagen. Ganz ruhig. Nein, was mir seit 40 Jahren, seit 40 Jahren schweige ich. Sagen Sie denn, die Sanhof kann vor meine Frau rufen. Ich kann meiner Frau nicht mehr riechen. Bleiben Sie ruhig, ganz ruhig. Versprechen Sie es. Sie müssen mir das versprechen. Wir versprechen es. Was machen Sie da? Was ist das? Der Ehering von dem Alten. Ach. Er hat ihn mir gegeben, damit ihn niemand findet. Das wollte er verhindern. Er wollte auf keinen Fall, dass jemand erfährt, dass er verheiratet ist. Er wollte vermeiden. Er wollte nicht, dass seine Frau angerufen wird. Deswegen hat er ihn mir gegeben. Und Sie haben ihn behalten? Ja. Warum? Tja, irgendwie ist es auch ein Zeichen. So, machen Sie doch Platz. Entschuldigung, können wir mitfahren? Gehören Sie zur Familie? Nein, tut mir leid. Wohin fahren Sie? Zur Salpêtrière. Wo hast du geparkt? Wieso? Wir fahren ins Krankenhaus. Du willst ins Krankenhaus? Wir haben es versprochen. Ja, das ist bestimmt Monsieur Lignot. Ja. Joseph Lignot, Intensivstation Zimmer. Er wollte nicht, dass seine Frau angerufen wird. Ja, das ist zu spät. Aber wieso denn? Was? Die Sanitäter haben seine Taschen durchsucht und sie haben mir seine Ausweispapiere gegeben. Ich habe bei ihm zu Hause angerufen, wie das üblich ist. Seine Frau ist übrigens schon da. Madame Lignot? Ja? Guten Tag. Es tut uns leid. Wir haben Ihren Mann gefunden. Ja, und? Hat sie verstanden? Er muss nicht da sein. Verstehen Sie? Ich muss nur wissen, dass er noch da ist. Da. Am Leben. Irgendwo. Ist egal wo. Irgendwo auf der Welt. Das reicht mir ja schon. Er hat mich verlassen, wissen Sie? Er hat dauernd auf der Suche nach anderen Frauen, nach Straßenmädchen, Huren. Ja, warum soll ich das nicht sagen? Ich war ihm ja deswegen nicht böse. Ich war niemals böse. Ich wusste ja immer, dass er wieder zu mir zurückkehren würde. Aber wie es aussieht, wenn er stirbt, kommt er niemals wieder. Und ja, das wäre zu viel für mich. Das könnte ich nicht ertragen. Nein. Sie wissen nicht, wie das ist. Ich hoffe, dass Sie es eines Tages erfahren werden, denn es ist von großer, sehr großer Bedeutung. Es ist tragisch. Tragisch, wenn man sein Leben für einen anderen opfert. Wenn der andere nicht mehr da ist, dann hat man nichts mehr, was Sinn ergibt. Gar nichts. Ja. Dann bleibt einem nur noch das Erschießen. Aber warum denn? Ich werde keine Angst haben. Ich werde nicht zittern. Das wird ganz leicht sein. Schwer ist es nur, ohne ihn zu leben und sei es nur für wenige Stunden. Das wird schwierig. Ich muss jetzt ganz schnell handeln. Sie haben mir sehr geholfen. Dafür danke ich Ihnen. Aber jetzt gehen Sie. Gehen Sie nach Hause, ja? Lassen Sie mich allein. Ich muss jetzt allein sein. Das war das einzige Mal während unserer ganzen Affäre, dass wir mit der Welt draußen konfrontiert waren. Dass wir uns mit irgendwas auseinandersetzen mussten, das wir beide nicht gewollt hatten. Also irgendetwas, ich meine, musste ja geschehen. Es konnte ja unmöglich immer so bleiben, dass wir in unserer Traumwelt leben. Nein, für mich war das kein Zufall. Das Schicksal, das wollte uns damit irgendetwas sagen. Also, bis Donnerstag? Ob sie es tun wird? Was meinst du? Na, Sich umbringen? Nein. Dann mache ich mich auf den Weg. Ja. Fährt denn die Metro noch? Ja, so spät ist es noch nicht. Ich könnte dich auch nach Hause fahren. Bis Donnerstag. Ja, bis Donnerstag. Alles in Ordnung? Oh, entschuldige bitte. Ich war gerade in Gedanken. Was ist denn? Sie hat es getan. Wer hat was getan? Madame Lignot, die Frau des alten Mannes. Sie hat sich umgebracht. Du hast gesagt, sie würde es nicht tun. Da war ich mir sogar sicher. Manchmal bin ich wohl etwas zu optimistisch. Manchmal gehen die Dinge nicht so gut aus. Ich habe es nicht geglaubt. Naja, ich lag daneben, kann vorkommen. Diese Frau, die war mir vollkommen fremd. Sie wirkte unmöglich. Also jedenfalls fand ihr Mann sie unmöglich. Vielleicht war er es aber auch, der unmöglich war. Ja, das werden wir nie erfahren. Nein? Trinkst du was? Ja. Ein Rotwein bitte. Ich möchte nicht ins Hotel. Nein? Ich will es nicht mehr. Ich kann es nicht. Wir sind auch nicht dazu verpflichtet, hm? Danke. Wir tun es, weil wir Lust dazu haben. Wenn wir keine Lust haben, tun wir es nicht. Aber ich will bei dir sein. Wie du willst. Danke. Hast du schon mal eine Liebeserklärung gemacht? Eine Liebeserklärung? Ja, eine richtige Liebeserklärung. Auf den Knien und die Hand auf dem Herzen? Nein, nicht so. Aber trotzdem jemandem gesagt, dass du sie liebst, dass du sie nicht verlassen willst und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Hast du? Das ist schon so lange her. Wie lange denn? Na, ewig, glaube ich. Also, wenn ich das richtig sehe, dann hatte ich noch Pickel. Und warum seitdem nicht mehr? Tja, ich weiß nicht. Das war für mich eine billige Anmache. Ja, aber eine Liebeserklärung ist doch keine Anmache. Ach nein? Nein, eine Liebeserklärung, das ist etwas sehr Romantisches. Manchmal, da will man einfach nicht auf die Jagd gehen oder jemanden verführen oder Spielchen spielen. Manchmal, da liebt man so sehr, da muss man einfach eine Liebeserklärung machen. Kennst du das etwa nicht? Weißt du, ein so starkes Gefühl, dass du einfach keine Wahl hast, dass du einfach eine Liebeserklärung machen musst. Schon möglich, aber ich habe nie gewagt, eine zu machen. Wieso nicht? Ich hatte einfach Angst. Aber Angst wovor? Mich lächerlich zu machen, zu versagen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Wie ich noch nie jemanden vor dir geliebt habe. Also diesen Eindruck habe ich jetzt. Und selbst wenn er falsch ist, ist er doch so stark, dass er nur echt sein kann. Verstehst du? Ich möchte dich heiraten. Mit dir zusammenleben, alt werden und mit dir ein Gebiss tragen. Zwei Gebisse, also jeder bekommt eins. Nein, ich weiß, das Ganze ist ein Fehler. Ich weiß genau, wenn ich da ganz gelassen rangehe und mir das ganz genau überlegen würde, dann würde ich feststellen, dass es falsch ist. Aber das gelingt mir nicht. Es gelingt mir nicht, in Ruhe darüber nachzudenken. Ich kann das nicht sachlich betrachten. Ich liebe dich. Das ist alles. Und du weinst. Nein. Nein, nein, nein. Oh ja, du weinst. Also gut, ja. Du musst verzeihen, ich bin gerührt. Ich hätte mir nie gedacht, dass du so emotional sein kannst. Stört dich das, ein Mann, der weint? Nein, nein. Nein, nein, nein, nein. Nein, überhaupt nicht. Nein, ich finde das sehr anrührend. Na, da ist noch sehr viel. Was meinst du? Dinge, die du an mir entdecken kannst, die du noch nicht kennengelernt hast. Sicher auch Dinge, die dich stören werden. Ja, wirklich? Am Ende wirst du mich hassen. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das riskiere ich gern. Wir kennen uns doch kaum. Und du? Ich? Was empfindest du für mich? Wüsste ich selbst gerne. Ich bin einfach gerührt. Das macht nichts. Ich will trotzdem nicht in einem Café vor aller Welt heulen. Willst du, dass wir gehen? Ja, gehen wir ins Hotelzimmer. Aber ich will doch nicht. Ja, man kann doch auch noch was anderes in einem Hotelzimmer machen. Tja, eine echte Liebeserklärung. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass eine Frau mir so etwas gesagt hat. Es war umwerfend. Verdammt, es war einfach toll. Es tut gut, wenn dir jemand so etwas sagt. Ich habe ihm eine richtige Liebeserklärung gemacht. Bist du Asthmatiker? War ich als Kind. Ich bekomme Heuschnupfen, aber nicht jedes Jahr. Das kommt auf den Aprilfrost an. Das ist eine Pollengeschichte, soweit ich das verstanden habe. Ich habe Angst vor Spinnen. Ja, ich habe eine Spinnenphobie. Bei mir sind es Flugzeuge. Du kannst nicht in ein Flugzeug steigen. Doch, aber ich werde dann weiß wie Tafelkreide. Ich habe einen Wahnsinnsbammel während des ganzen Fluges und ich kann unmöglich einschlafen, selbst wenn der Flug 12 Stunden dauert. Mhm. Ich habe einen Tick. Oh, stört doch keinen. Nein, am Anfang nicht, aber ja, langfristig schon. Was tust du denn da? Gar nichts. Gar nichts? Ich strecke meine Beine aus, sonst schlafen sie mir noch ein. Wirklich? Soll ich meinen Fuß wegnehmen? Nein. Hey! Was ist? Du bewegst deinen Fuß. Das macht man nicht. Stört dich das? Nein. Soll ich aufhören? Nein. Was heißt nein? Gar nichts. Wie meinst du das? Soll ich nicht weitermachen? Frag mich lange. Du wirst schon sehen. Ist das gut so? Du hast übrigens eine Grimasse gemacht. Nein. Doch. Ich habe mich zurückgehalten. Glaubst du vielleicht? Bist du sicher? Ja. Du warst sehr schön. Es war schon eine Grimasse, aber du hast dich nicht verstellt. Überhaupt nicht. Und du warst sehr, sehr schön. Naja, vielleicht nicht so schön wie ein Mannequin. Verstehst du, was ich sage? Ein Mannequin in so einer Modezeitschrift mit Make-up und so. Nein, aber du warst eine Frau. Du hast mir alles gegeben. Eine Sekunde lang hast du mir alles gegeben. Ich habe Angst. Ich habe auch Angst. Was geschieht mit uns? Ich weiß es nicht. Ich muss nachdenken. Ich auch. Naja, die meisten wichtigen Entscheidungen, die habe ich spontan getroffen. Ich habe überlegt. Ich habe das Für und das Wider abgewogen, Listen aufgestellt. Also eine Liste dafür und eine Liste, die dagegen spricht. Nach so einem Punktesystem. Aber im Augenblick der Wahl, in dem Augenblick, wo ich mich entscheiden musste, da kam das mir vor, als müsste ich ins Leere springen, als würde ich ins Leere springen. Da war nur noch Instinkt, reiner Instinkt. Ich hatte ja gesagt, dass ich darüber nachdenken würde, aber naja, dass wir am Donnerstag danach darüber reden wollten. Aber für mich war es schon irgendwie klar. Ich war verliebt. Irgendwie war das die Frau meines Lebens. Ich hätte jede Wette angenommen, auf sie, auf uns. Man hat nur ein Leben. Und dann war ich mir sicher. Ich war mir sicher, dass sie nicht wollte. Sie wollte, dass wir damit aufhören. Sie hat zwar nichts dazu gesagt, aber ich konnte es erkennen. Ich konnte es an ihren Augen ablesen. Sie wollte, dass wir Schluss machen. Sie hatte Angst, es zu sagen. Sie wagte es nicht. Sie wollte, dass ich das übernehme. Es wird nicht funktionieren. Mit uns beiden. Wir machen uns was vor. Ja. Ich hatte beschlossen, bei ihm zu bleiben. Ich hatte mich dafür entschieden, bis zum Schluss für ihn zu kämpfen. Also falls er ablehnen sollte. Aber in dem Augenblick, als er sagte, dass das mit uns beiden nichts werden würde, da war mir sofort klar, er hatte recht. Wir mussten uns trennen. Es gab einfach keine Möglichkeit für uns. Eines Tages werden wir uns hassen. Und alles, was uns bleiben wird, sind Erinnerungen. Erinnerungen an das Heute. Also können wir ebenso gut im Heute bleiben. Ich konnte jeden Gedanken, den er hatte, erraten. Ich verstand jede Bewegung seines Gesichts zu deuten. Mhm. Und in seinem Gesicht habe ich gelesen, er wollte, dass es zu Ende ist. Also wollte ich es auch. Machen wir es noch einmal? Sind Sie sicher, dass sie Schluss machen wollte? Aber ja. Und wenn es ein Fehler war? Wenn in Wirklichkeit keiner von Ihnen aufhören wollte? Ja, ist schon möglich, dass es ein Missverständnis war, aber nein, das glaube ich nicht. Es wäre bestimmt etwas passiert. Etwas, das uns gesagt hätte, ihr seid auf dem Holzweg. Noch war nichts vorgefallen, noch konnten wir alles bestimmen. Wir haben es so beendet, wie wir angefangen haben. Wir haben unsere Fantasie gelebt, ein letztes Mal. Wir waren nicht sicher, ob wir jemals einen anderen Partner dafür finden könnten. Das war unsere Gelegenheit. Warten Sie, ich muss nachdenken. Wir haben es ganz normal gemacht. Aber es war zu stark geworden, um das normal zu machen. Sie können uns nicht erklären, was es war. Was? Naja, Ihre Fantasie, also das, was Sie beide verbunden haben. Doch. Ja. Ja, nein. Nein, selbst wenn man mich foltern würde, selbst wenn man mir die Augen auskratzen würde, meinen Hoden Elektroschocks verpassen. Nein. Eher würde ich mich umbringen lassen. Das kann Ihnen doch egal sein, wie es war. Das könnte alles Mögliche sein und gleichzeitig ist es immer dasselbe. Es war ein Akt der Liebe. Selbst wenn es etwas Besonderes war, selbst wenn es Leute gibt, die das nicht verstehen, selbst wenn sie so eine Affäre zum Kotzen finden. Auch wenn es am Anfang rein sexuell war, trotzdem war es ein Akt der Liebe. Und das allein zählt. Haben Sie versucht, ihn wiederzusehen? Es wäre möglich gewesen. Ich hätte mir irgendwas einfallen lassen können. Ich hätte einen Detektiv engagieren können oder die Nummer der Kreditkarte erfragen können, die er im Hotel benutzt hat. Es gibt immer Wege, aber ich habe es nicht versucht, nein. Trotzdem habe ich ihn wiedergesehen. Also ich habe ihn nur gesehen von Weitem. Er hat mich nicht gesehen. Er hatte seinen Wagen geparkt. Und Sie haben ihn nicht angesprochen? Haben nicht gerufen? Versucht, seine Aufmerksamkeit zu erregen? Nein, es war vorbei. Er war immer noch sehr attraktiv. Und da waren noch sehr viele Gefühle für ihn. Eine pornografische Beziehung von Philippe Lasbon mit Dörte Lisewski und Wolfram Koch. Interviewer Martin Reinke, Madame und Monsieur Lignot, Susanne Barth und Hans-Peter Hallwachs. In weiteren Rollen Sigrid Burkholder, Aurélie Thépot und Daniel Wiemer. Musik Pierre Oser. Technische Realisation Matthias Fischenich und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Katharina Schnell. Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2014. Dramaturgie Isabel Platthaus.